Das Studentenwerk Schleswig-Holstein denkt darüber nach, eines seiner Studierendenwohnheime umzubenennen. Es geht um das Professor-Hallermann-Haus in Kiel. Es ist nach dem Mediziner Wilhelm Hallermann benannt. Doch der spielte eine wohl größere Rolle im Nationalsozialismus als bislang gedacht. Campus, Radio, Kiel. Hallermann war unter anderem Mitglied der SA, der NSDAP und im Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund. Von 1941 bis 1945 war Hallermann Gerichtsarzt am Sondergericht in Kiel. Das geht aus dem Gelehrtenverzeichnis der Uni Kiel hervor. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Hallermann über 20 Jahre das Studentenwerk. Außerdem war er Professor für gerichtliche Medizin an der Uni Kiel. Und dabei erstellte er 1964 ein Gutachten. Es ging dabei um die Frage, ob in der Anstalt Schleswig während des Nationalsozialismus auch Kinder ermordet worden seien. Laut dem Gelehrtenverzeichnis kam Hallermann zu dem Schluss, dass es keine Hinweise für aktive Euthanasiemaßnahmen gegeben hätte. Dabei sei laut Gelehrtenverzeichnis klar, dass die Anstalt in Schleswig ein Zentrum des Kindermordes während der NS-Herrschaft war. Das Studentenwerk wusste nach eigenen Angaben, dass Hallermann eine diskutable Persönlichkeit war. Das Ausmaß seiner NS-Belastung sei bislang aber nicht klar gewesen, so das Studentenwerk. Das hat deswegen jetzt ein Gutachten bei der Uni Kiel in Auftrag gegeben. Es soll Hallermanns NS-Belastung untersuchen. Zudem soll das Gutachten Handlungsempfehlungen formulieren. Mit Ergebnissen rechnet das Studentenwerk im Juni. Dann wird überlegt, ob das Professor-Hallermann-Haus umbenannt werden soll. Der Auslöser für das Gutachten war übrigens das Dokumentartheaterstück Lebenswert am Schauspielhaus in Kiel. Das Stück begibt sich auf die Spuren der NS-Euthanasie in Schleswig-Holstein. Und darin tauchte Wilhelm Hallermann und das Studentenwerk auf. Das ist der Regisseurin Marie Schwesinger und dem Dramaturgen Jens Pausen dankbar für die Recherchen zu Hallermann.